Der Schlag ans Hoftor. Es ist im Sommer, ein heißer Tag. Ich bin mit meiner Schwester auf dem Weg nach Hause. Wir kommen an einem Tor vorbei. Ich weiß nicht warum, aber sie schlägt ans Tor. Oder schlägt sie nicht ans Tor? Hält sie nur die Hand hoch? Ich bin mir nicht sicher. Ein Stück weiter führt die Straße nach links. Da beginnt das Dorf. Wir kennen es nicht, aber aus den Häusern kommen Leute und winken. Wie Freunde. Oder haben sie Angst? Sie sehen nach dem Hof, wo wir ans Tor geklopft haben. Da gibt's Probleme, sagen sie. Da wohnt ein Mann, der geht jetzt zur Polizei. Und dann beginnt die Untersuchung. Ich bin ganz ruhig. Ich sage auch meiner Schwester, sie soll sich keine Gedanken machen. Vielleicht hat sie gar nicht ans Tor geschlagen. Und wenn, dann gibt es sicher keine Untersuchung. Ich versuche das auch den Leuten zu erklären. Sie hören mich an, aber sie sagen nichts. Später sagen sie, nicht nur meine Schwester, sondern auch ich bekomme Probleme mit der Justiz. Wir sehen noch einmal zum Tor zurück. So wie, wer Rauch sieht, auf das Feuer wartet. Und wirklich, da kommen Reiter. Sie reiten ins offene Tor. Und im nächsten Moment kommen sie wieder heraus. Sie kommen zu uns. Ich will alleine mit ihnen sprechen. Meiner Schwester sage ich, sie soll nach Hause gehen. Sie will nicht. Ich sage, sie soll wenigstens ein schönes Kleid anziehen für die fremden Herren. Endlich geht sie nach Hause. Schon sind die Reiter da. Sie fragen nach meiner Schwester. Die ist im Moment nicht da, sagen ihnen die Leute. Das scheint die Reiter nicht zu interessieren. Ich glaube, sie wollen nur mich. Zwei Herren sind bei den Reitern. Der Richter ist ein lebhafter junger Mann. Er hat einen Gehilfen, der Aßmann heißt. Man sagt mir, ich soll ins Haus kommen. Die Herren sehen mich kritisch an. Langsam gehe ich ins Haus. Noch denke ich, ich brauche nur ein Wort zu sagen, und diese Bauern lassen mich, den Städter, sofort wieder gehen. Aber dann, als ich ins Haus komme, springt der Richter auf und sagt: Dieser Mann tut mir leid. Was will man mir tun? Im Haus sieht es aus wie im Gefängnis. Es ist dunkel, das Zimmer ist nicht dekoriert. Was steht da in der Mitte? Eine Schlafbank? Oder ist es ein Operationstisch? Lässt man mich wieder gehen? Und wann? Oder muss ich für immer hier bleiben? Das ist die große Frage. Oder besser gesagt, es ist keine Frage mehr.